Genau jetzt geht irgendwo die Sonne auf. Genau jetzt nimmt das Leben seinen Lauf. Genau jetzt geht ein Mensch im Licht verloren. Und zur gleichen Zeit wird irgendwo ein Kind geboren. Und irgendwo sagt gerade ein Mensch zum anderen ja. Und irgendwo ist irgendwie ganz nah. Denn es ist der Moment, in dem wir leben. Es ist der Moment, für den wir alles geben. Es ist der Moment, der uns vereint. Du, ich, wir. Du, ich, wir. Wir sind eins. Lässt irgendwer den anderen gehen. Genau jetzt will ich jemand wiedersehen. Und irgendwo werden gerade Träume wahr. Und irgendwo ist irgendwie ganz nah. Denn es ist der Moment. Denn es ist der Moment.